Völkisches Erwachen, herausgegeben von Gustav von Neinkirch, Heft 22, Dogmen Christentum und Geschichtsfälschung von Wilhelm Kammmeier, Adolf Klein Verlag, Leipzig 1938. Einleitung. Vor allem die Methode. Wieder lege ich dem deutschen Volke eine neue Schrift vor, die wie alle meine früheren geschichtskritischen Arbeiten erstens die Fälschung der deutschen Geschichte, zweitens neue Beweise für die Fälschung der deutschen Geschichte, drittens die historischen Welträtsel, viertens Rätsel Rom im Mittelalter, alle erschienen im Verlage Adolf Klein Leipzig, jene am Ende des Mittelalters von Rom durchgeführte große Fälschungsaktion und ihre Auswirkungen zum Gegenstand hat. Dieses neue Heft schließt sich nun inhaltlich eng an die vorhergehende Schrift »Rätsel Rom im Mittelalter« an, sodass ein volles Verständnis des jetzt Gebotenen das Studium dieser früheren Arbeit voraussetzt. Es wurde mir von einigen Kritikern vorgehalten, meine Untersuchungen ließen ganz die positive Seite, das Aufbauen, vermissen. Wohlan, in den nachfolgenden Kapiteln wird man mit Befriedigung eine ganze Reihe positiver Ergebnisse antreffen. Seit fast über 500 Jahren, nämlich seit jener Fälschungsaktion, wird man in diesem Buche zum ersten Mal wieder erfahren, wie die Geschichte des endenden Mittelalters in ihren Grundzügen wirklich ausgesehen hat. Positiver kann eine kritisch-geschichtliche Untersuchung gar nicht ausfallen. Übrigens werden auch die noch folgenden Hefte positive Beiträge zur kritischen Geschichte des ausgehenden Mittelalters bieten. Die Seele jeder kritischen Untersuchung ist die zur Anwendung kommende Methode. Wissenschaftlich arbeitet nur wer methodisch arbeitet, so lautet eine alte Binsenwahrheit. Auf die Methode kommt's an. Warum hat die bisherige geschichtliche Forschung nur leeres Stroh gedroschen und weshalb ist sie trotz aller redlichen Mühe niemals bis jetzt zur Wahrheit der mittelalterlichen Geschichte vorgedrungen? Nur deshalb, weil die Historiker bisher mit dem Handwerkszeug einer durchaus unzulänglichen Methode arbeiteten. Sie heißen ihre Methode zwar eine kritische, in Wirklichkeit aber stellt, wie ich erwiesen habe, im Hinblick auf das historische Wahrheitsziel ihre wissenschaftliche Arbeitsweise ein höchst unschuldiges und pseudokritisches Verfahren dar. Mit ihrer vererbten Methode, die eine relativistische ist, können die historischen Forscher gerade das nicht erreichen, worauf es bei geschichtlichen Untersuchungen letzten Endes doch unbedingt ankommen muss: Ermittlung der Wahrheit. Es liegt in der Natur der Sache, dass nur die von mir aufgestellte absolute Methode die historische Wahrheit ans Licht fördern kann. Auch in den Kapiteln dieses Heftes gelangt die absolute Methode immer wieder zur Anwendung. An einem praktischen Beispiel möchte ich daher jetzt noch einmal ihr Wesen klarlegen. Nehmen wir folgenden Unglücksfall eines Kindes in Hamburg, der uns im Titaval der Gegenwart, 2. Band 1906, Seite 181-82 überliefert ist. Die Mutter hat den Unglücksfall mit angesehen und berichtet darüber. Als die Männer sich von mir trennten, ging ich mit dem Jungen weiter. In der Sowieso-Straße wurde ich unwohl und kehrte um. Der Junge klagte über Müdigkeit. Ich lehnte mich an das Geländer der Brücke. Der Junge kletterte unterdessen auf das Brückengeländer. Da kamen die beiden Männer wieder zurück. Sie machten Unsinn und fingen an, sich zu stoßen. Dabei erhielt der Junge einen Stoß und fiel ins Wasser. Ich wollte nach dem Jungen greifen, konnte ihn aber nicht mehr fassen. Die Männer nahmen mich mit und sagten, es sei schon einer hinunter, der den Jungen heraufhole. In Hamburg blieb ich 3 Tage und fuhr dann nach XX zurück. Von dem Unglücksfalle meines Sohnes habe ich in Hamburg nichts gesagt. Meinem Bruder sagte ich auf seine Frage, dass der Junge noch bei den Großeltern wäre. Meinen Eltern sagte ich, ich hätte den Jungen bei Leuten, die fortreisten, ausgetan. Was wird der Leser, er braucht nicht selbst Vater zu sein, Was wird die Leserin, sie braucht nicht Mutter zu sein, von dieser Darstellung sagen? Auch wenn mit der Darstellung übereinstimmende Berichte von den beiden Männern und von anderen Zeugen vorlägen, was wird man von dieser Überlieferung sagen? Dass diese Darstellung Lüge sei. Warum? Weil aufgrund des psychologischen Axioms der Kindesliebe das Ereignis in der geschilderten Weise unmöglich ist. Aus dem Axiom der Kindesliebe folgt mit absoluter Gewissheit, dass der Vorfall in Wirklichkeit anders verlaufen sein muss. Und die entmenschte Mutter hat denn auch später eingestanden, dass sie ihren Sohn absichtlich, um ihn loszuwerden, ins Wasser gestoßen habe. Was aber soeben der kritische Leser bei Beurteilung des überlieferten Ereignisses in Anwendung gebracht hat, das ist auf geschichtskritischem Gebiete nichts anderes als die von mir in die historische Wissenschaft eingeführte absolute Methode. Ihr Wesen besteht darin, das Überlieferte nicht relativistisch an der Überlieferung selbst zu messen, sondern sich seinen kritischen Maßstab aus der lebendigen Erfahrung zu holen. Die relativistischen Forscher könnten mir entgegenhalten, dass auch sie bereits gelegentlich nach dieser Methode verfahren hätten. Ganz richtig, gelegentlich. Und in Hinsicht auf historische Nebendinge wenden sie auch den absoluten Maßstab an. So sagt einmal J. Haller, man wird doch darauf bestehen müssen, dass Berichte oder Wortauslegungen, die uns zumuten zu glauben, was der Natur der Dinge nach unmöglich ist, grundsätzlich zu verwerfen sind. Das sind goldene Worte, mir aus dem Herzen gesprochen. Nur müssen unsere Historiker mit der absoluten Methode auch ernst machen. Und erst dann wird es ernst, wenn man nicht nur gelegentlich und in Nebendingen, sondern grundsätzlich die geschichtliche Überlieferung, und zwar als Ganzes und gerade in ihren Haupt- und Staatsaktionen, mit dem kritischen Maßstab der lebendigen Erfahrung misst. Das ist also meine Forderung an die Historiker. Macht ernst mit eurer Kritik. Steigt von den Nebendingen hinauf zu den großen geschichtlichen Massiven und tretet dann zur endgültigen Beurteilung heraus aus der papiernen Überlieferung, indem ihr die Erfahrung zum obersten Richter über die Wahrheit der Geschichte anruft.